der Seele tot. Und ich wusste schon, das kannst nur du sein. Nachts ging das Telefon, gleich beim ersten Ton, das kannst nur du sein. Leis hört ich deine Stimme immer wieder sagen, du, ohne dich kann ich das Leben nicht ertragen. Nach in das Telefon, träume süß mein Schatz, das sollst nur du sein.